1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Und schon geht's wieder los hier bei uns. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio Freitemennacht. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, der kann gerne anrufen. 0800 220 50 50, die kostenfreie Nummer. Oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Bianca. Ja, hallo. Das stimmt, ne? Und ja. Bianca ist 22. Ja, genau. Alles stimmt. Ja. Um was geht's, Bianca? Und zwar habe ich eine Partnerschaft, aber seit 2 Monaten auch eine Affäre. Ja, wie lange läuft die Partnerschaft schon? Ein Jahr. Ein Jahr. Und seit 2 Monaten die Affäre? Ja. Was ist das für eine Affäre? Erzähl mal. Und zwar habe ich den kennengelernt in der Diskothek am 1. Februar dieses Jahres. Und dann sind wir, also haben uns gut verstanden und so, und dann sind wir halt an dem gleichen Abend im Bett gelandet. Mhm. Von wem ging das aus? Von beiden. Ja, nee. Der allererste Schritt muss ja von einer Person gekommen sein. Ja. Aber die andere Person, von dir? Ja. Und der andere hat natürlich dann bereitwillig mitgemacht? Ja. Dein Freund weiß davon nichts? Nein. Nein. Warum hast du dich auf diesen neuen Typ eingelassen? Ja, wenn ich das mal selber so genau wüsste. So sicher bin ich mir selber nicht, ob es jetzt der Reiz war, ich weiß es nicht. Wie oft seht ihr euch denn? 1 bis 2 Mal die Woche. Ja, ist ja dann noch nicht so viel gewesen. Nein. Nee. Und dann immer Sex? Zum größten Teil, ja. Ja. Bist du in den verliebt ein bisschen oder ist es eine sexuelle Attraktion? Nee, bei mir spielen doch schon Gefühle mit. Ist nur nicht nur die Bettsache. Und was empfindest du für deinen Freund? Für den Hauptfreund, richtigen Freund? Ja, das ist so gemischt momentan. Also ich... Stimmt sowas nicht in der Beziehung? Ja, es ist halt, er ist von Anfang an sehr eifersüchtig, wo ich erst gedacht habe, es käme eher, ne, die Anfangszeit, das wird sich legen. Mhm. Und aber statt, dass es eben halt besser wird, wurde es immer schlimmer. Mhm. Wo dann eben halt, ja, Klamottenvorschriften kamen und ja, sowas halt. Wie Klamottenvorschriften? Ja, eben halt, was ich anziehen darf und was ich nicht anziehen darf. Also so wie, ne, Rock oder eben halt ein Kleid oder Stiefel, das geht gar nicht. Ehrlich? Der sagt dir hier, den Rock, der ist zu kurz und du ziehst gar keinen Rock erst an? Oder keine Stiefel? Ja. Ehrlich, also, das sagt der? Also ich durfte nicht mit dem Rock allein auf die Straße gehen. Also na, hör mal, wo leben wir denn? Das wäre ganz, ganz schlimm. Also, das machst du mit? Ja. Na, hör mal. Irgendwie ja. Und dann lässt er dich alleine in eine Diskothek gehen? Ja, also es waren eben halt Leute noch dabei und ja, die haben aber eben halt dicht gehalten im Prinzip. Ja. Die das zwar mitgekriegt haben, aber eben halt jetzt nicht direkt zu dem gerannt sind und gesagt haben, so und so. Sonst, aber es wissen schon andere. Ja, also so 2 beste Freundinnen von mir, sagen wir es mal so. Ja. Die wissen das immer. Der macht dir Vorschriften in Sachen Kleidung. Ja, in Sachen Kleidung. Wo macht er dir noch Vorschriften? Ja, das ist so die Hauptsache, also Sache Kleidung und ja, was er eben halt auch macht, sind mein Telefon zu kontrollieren, also mein Handy. Der nimmt also das Handy von dir weg, ja, und guckt rein, wohin du angerufen hast. Und wo ich anrufe, was ich für SMS kriege, was ich für Telefonnummern drin habe. Wenn der jetzt sieht, dass du hier uns angerufen hast, was ist denn dann los? Ja, das wird, also das ist eigentlich die Festnetznummer. Ja. Ich finde das alles nicht zum Lachen. Ja, eigentlich ist es nicht mehr zum Lachen, das stimmt wohl. Aber nochmal gefragt, das machst du mit, dass du lässt dir Vorschriften machen, was du anziehst? Ja, weil irgendwie, ich weiß nicht, ich komme von dem irgendwie nicht los. Also es ist, weil da habe ich irgendwo die Sicherheit, dass ich eben halt einen Partner habe und ja, ich weiß es nicht. Es ist. Liebst du den? Bianca. Das ist schon die Antwort. Ja, so ungefähr. Also das ist schon die Antwort. Wie ist es im Bett mit dem? Ist es richtig gut mit dem im Bett? Nein, also zum Vergleich zu der Affäre jetzt, nein. Auch nicht? Nein. Weil? Ja, weil eben halt ja so die Romantik oder eben halt die Zärtlichkeit auch danach eben halt irgendwo fehlt. Achso, der junge Mann macht zack, zack und holt sich seinen Spaß und lässt dich dann liegen. Ja, und er sitzt dann eben halt vor der Konsole. Konsole und guckt Fernsehen, raucht sich ein oder so. So ungefähr. Ja, also und was kannst du mir sagen als Begründung, dass du nur noch bei ihm bist? Die Sicherheit. Ja, es ist ja eben halt schwierig, weil ich habe ja so eben halt die Verlustangst, dass ich hinterher wieder ganz alleine dastehe, weil ich eben halt keine Familie mehr habe. Mhm. Und das eben halt so ein Stück weit eben halt ne, mir ein bisschen Halt gibt. Verstehe ich. Aber nicht um jeden Preis, finde ich, sollte man das machen. Und so schlimm ist es auch nicht, alleine zu sein eine Weile, wenn man jung ist oder auch wenn man älter ist. Es ist immer noch besser, alleine zu sein und in Würde zu leben, als mit jemandem zusammen zu sein und eben in Unwürde daneben her zu vegetieren. Und das finde ich, das tust du, wenn du das mitmachst. Ja, ich empfand das jetzt nicht ganz so schlimm, ne? Eben finde ich schon. Keinen Rock zu tragen, ne? Oder ja, aber ich finde es schlimm, dass der dir das vorschreibt. Schreibst du ihm vor, was für eine Hose er anziehen soll? Nein, also das dürfte ich mir gar nicht einfallen lassen. So. So. Und der andere ist ganz anders. Ja. Der ist zuvorkommend, der ist sensibel, der geht auf dich ein. Der geht auf mich ein, der, ne, der meldet sich dann eben halt so einfach, ne, um einfach zu fragen, wie es mir geht und nicht um irgendwo Kontrolle zu führen. Und das ist eben. Hast du Angst vor deinem Freund, wenn der das rauskriegt? Ja. Wie groß ist die Angst? Was könnte der tun? Ich glaube, der wird vollkommen ausrasten. Also wenn der das rauskriegen würde, oder wenn ich jetzt eben halt sagen würde, ich würde Schluss machen und er müsste eben halt einen Grund wissen und ich würde ihm halt den wahren Grund nennen, also ich darf mir da gar nicht vorstellen, der wird ausrasten. Ausrasten würde bedeuten? Ja, also ich könnte gut sein, dass er dann vielleicht doch handgreifig wird. Ich will es jetzt nicht, ne, beschwören oder so. Aber das heißt so vermöglich, dass der das tut? Wenn ich Schluss machen würde und er wird mitkriegen, dass ich in den letzten 2 Monaten jemand anders gehabt habe. Okay. Du könntest dir vorstellen, mit dem Neuen zusammen zu sein? Ich könnte mir das vorstellen, ja. Und du wagst diesen Schritt nicht aus Angst vor deinem jetzigen Freund und auch aus Angst, da was zu verlieren, was du vielleicht nicht wiederkriegen könntest? Ja, weil ich mir eben halt auch nicht ganz so sicher bin, wie eben halt die Affäre eben halt darüber denkt, sagen wir es mal so. Weil er auf eine Art sagt, er möchte momentan auf jeden Fall keine neue Beziehung, weil er eben halt viel mit seiner alten Beziehung mitgemacht hat, Ach so. Wo eben halt auch ein Kind mit bei ist. Und auf der anderen Seite ist er dann wieder so, wo er sagt von wegen, also er möchte schon gerne, ne? Ja, wie alt ist er? 25. Ja, wie lange warst du eigentlich vorher solo, bevor du deinen jetzigen Freund kennengelernt hast? Ja, knappes halbes Jahr. Ja, halbes Jahr. Wie waren die Beziehungen vorher? Okay, gut oder auch eher schwierig? Ich glaube, ich habe immer so ein Glück, dass ich immer so diese Fehlgriffe habe, sagen wir es mal so. Ja, ich glaube, das hat manchmal gar nichts mit Glück oder Zufall zu tun. Sondern das liegt auch ein bisschen an einem selbst, wem man sich aussucht. Und bei wem man bleibt vor allen Dingen. Das liegt an einem selbst. Der Lover, so nenne ich ihn jetzt mal, der weiß, dass du einen festen Freund hast. Ja, das weiß er. Macht der dir Druck? Nein. Nee. Also er sagt eben halt, es ist halt meine Entscheidung, ob ich damit eben halt zurechtkomme, so wie es momentan läuft. Er macht sich natürlich auch so die Gedanken, wenn es rauskommen würde, was dann eben halt passieren würde. Aber er wird jetzt nicht sagen, also ne, entweder er oder eben halt mein jetziger Freund. Neigt dein jetziger Freund so überhaupt im Leben, soweit du das weißt, zu Gewalttätigkeiten? Ich weiß nur von einer Ex-Freundin, die ihm halt gesagt hat, dass sie von ihm mal einen Klatsch gekriegt hätte. Weil sie wohl in der Stadt gegangen ist und er wollte das irgendwie nicht. Und als sie dann nach Hause kam, war immer das Palaver groß. Das ist ja so ein richtiger Pascha, ne? Ein Macho-Pascha. So ungefähr. Du hast ja angerufen, um meine Meinung zu hören. Ja. Meine Meinung ist, dass du dich von dem Typ trennen solltest. Du musst dir ja nicht aus Butterbrot schmieren, dass da schon eine Weile was mit jemand anderem läuft, um dich einfach zu schützen und um dir viele Nervereien vom Hals zu halten. Du kannst sagen, dass die Gefühle weg sind, damit lügst du ja auch gar nicht. Nee, das stimmt. So, und dann bist du erstmal eine freie Frau. Und wie gesagt, ich finde, das ist nicht so dramatisch oder so schlimm oder so bedrückend, wie in einer solchen Abhängigkeit zu sein zu einem Menschen. Der tut dir doch nicht gut. Der tut dir nicht gut. Der liebt, du liebst den nicht. So hast du, so kam das ja gerade heraus. Du hast nicht mal richtig Spaß am Sex mit dem. Was willst du denn mit dem? Das ist keine Perspektive. Ich sag dir, dass, das Unglück sich steigern wird in der nächsten Zeit, wenn du da keine, wenn du keine Konsequenz ziehst. Im Übrigen, es wissen schon andere Leute. Du sagst deine besten Freundin. Ja, beste Freundinnen reden auch schon mal gerne zu ihrer wiederum besten Freundin was und schon ist es dann doch irgendwie raus. Und das wäre ausgesprochen unangenehm für dich dann. Zieh schnell jetzt die Konsequenz und mach einen Tisch in deinem Leben. Finde ich, Bianca. Ich kann dir nicht mehr sagen. Nee, danke. Das war's, ne? Ja. Ich wünsche dir alles Gute und eine richtige und gute Entscheidung für dich. Ja, danke schön, du mir. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Unsere Nummer für euch oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Andreas und Andreas ist 33. Hallo. Hallo Andreas. Das klingt aber mit schwerem Herzen, oder? Meine Frau hat sich vor anderthalb Stunden ins Auto gesetzt mit unseren Kindern und ist weggefahren ins Frauenhaus. Ins Frauenhaus? Mit wie vielen Kindern? Mit zweien. Wie alt sind die Kinder? 1 und 3. Vor anderthalb Stunden ins Frauenhaus. Warum? Was ist passiert? Wir haben uns am Sonntag gestritten, da wollte sie schon ausziehen, ist dann wiedergekommen, hat sich hier, ist wieder eingezogen, hat sich, wir haben uns versöhnt, es gab gestern einen harmonischen Tag, es gab auch Sex und alles, was dazugehört. Und ich habe heute nur gesagt zu ihr, ich kann nicht glauben, dass es so jetzt erledigt ist. Es muss da irgendwo eine Lösung für diese Situation geben. Man kann doch nicht einfach so weiterleben. Um was habt ihr denn gestritten? Über was? Über Kleinigkeiten. Ich bin in den Raum ins Wohnzimmer reingegangen, wo sie saß, hatte das Laptop in der Hand und daraus hat sich ein Streit entwickelt. So nach dem Motto, als ob ich sie kontrollieren wollte oder sowas. Wir streiten uns seit knapp einem Jahr immer wieder und immer häufig. Und immer wieder wegen Kleinigkeiten? Wegen Kleinigkeiten. Gab es schon Handgreiflichkeiten? Ja, vor einem halben Jahr von beiden Seiten aus, allerdings von ihr eine Ohrfeige und von mir sicherlich heftiger. Aber wir haben darüber gesprochen, haben auch ganz klar gesagt, es kommt nie wieder vor und es ist nie wieder vorgekommen. Mhm. Wie lange kennt ihr euch schon? Seit 9 Jahren. 9 Jahre. Mhm. Sind seit 6 Jahren verheiratet. Ja. Nur wenn eine Frau ins Frauenhaus flüchtet, das ist ja meistens eine Flucht, hat sie ja Angst. Sonst könnte sie ja irgendwo anders hinfahren, nicht gar ins Frauenhaus. Also wir haben hier gesessen, hier abends, und ich habe sie mehrfach gefragt, ob sie mir nicht sagen kann, warum das Ganze jetzt so ist und wie man, was sie will, was sie vorhat und was sie möchte. Und irgendwann habe ich gesagt, was willst du denn? Und dann hat sie gesagt, sie will zu einem Anwalt über eine Trennung reden. Dann habe ich gesagt, das ist dann doch schon, sie wäre, aber auf der anderen Seite sagt sie, sie ist sich nicht sicher, ob sie sich trennen will oder nicht. Und ich habe dann, daraufhin habe ich nur gesagt, wenn sie wirklich zum Anwalt geht und über eine Trennung spricht, das ist doch schon der Schritt zur Trennung. Hm. Und kräht da ein Hahn bei dir? Das war eine SMS. Ach so. Und ich liebe sie einfach und ich liebe meine Kinder abgöttisch. Hm. Und ja, ich gut. Will sie zurück. Und ich bin, dann hat sie gesagt, sie packt ihre Klamotten und ich habe gefleht und geflennt und alles, um sie zu... Hm. Vielleicht hatte sie Angst, dass du doch wieder austickst. Ich habe sie nicht angefasst seitdem. Seitdem wir darüber gesprochen haben, habe ich, aber offensichtlich, egal wie viel sie provoziert hat, wenn das in Streitigkeiten so war, ich habe sie nicht angefasst. Okay, Andreas, aber offensichtlich fühlt die Frau sich sehr unwohl bei dir. Und sie sagt, sie kann nicht mehr, sie hatte keine Kraft, so. Sich zu streiten. Das heißt ja ganz viel. Wenn sie sagt, ich kann nicht mehr und ich will zum Rechtsanwalt, heißt das, da ist aber auch alles kaputt. Was auch immer das sein mag und warum das so ist. Vielleicht war mit dem Frauenhaus, gerade bevor sie gefahren ist, habt ihr da auch nochmal gesprochen? Ja, letzten Endes habe ich gesagt, ich kann dich nicht aufhalten. Ich möchte gerne, dass sie bleibt. Ich habe sie angefleht, aber ich habe ihr auch gesagt, wenn du dich dazu entscheidest, was soll ich dann machen? Ich halte dich nicht fest. Ja, hat sie gesagt, warum sie gerade ins Frauenhaus fährt? Nein, nee. Hat sie gesagt, das ist Frauenhaus. Mhm. Und in der Regie, jemand sagte gerade, ins Frauenhaus kann man nur, wenn Gewalt oder sowas direkt im Spiel ist. Ja, deswegen bin ich auch so stutzig, dass sie... Also das wusste ich nicht. Das macht mich selber auch stutzig, weil ich das nicht verstehen kann. Mhm. Denn sie ist nicht im Spiel. Vielleicht ist sie ja gar nicht da, vielleicht ist sie auch gar nicht aufgenommen worden und befindet sich jetzt ganz woanders. Diese SMS, die da gerade kam, war das vielleicht von ihr was? Die wird wahrscheinlich von ihr sein, ja. Guck da mal eben rein, was sie schreibt. Das ist für uns wichtig zu wissen. Ist es von ihr? Ja. Ja, und? Was schreibt sie? Ich weiß nicht, was richtig wäre. Hier kommen wir heute Nacht nicht raus. Ist abgeschlossen. Also muss sie ja im Frauenhaus sein. Aha, man hat sie also aufgenommen. Mhm. Scheinbar. Ja. Aber ich weiß auch nicht. Gestern, aus freien Stücken, macht sie Geschlechtsverkehr mit mir. Mhm. Und sie sagt, sie kann sich selber manchmal nicht sehen, wie sie ist vom Typ her und allem. Und sie weiß auch nicht, warum sie diese Sachen macht. Und ich sag zu ihr, sie nimmt alles als Vorwurf und nimmt alles als Aggressivität auf. Mhm. Und wenn man ihr sagt, das sind doch keine Vorwürfe, wir müssen uns doch in der Ehe darüber unterhalten können, in der Beziehung darüber unterhalten können, wenn etwas nicht sauber läuft. Ja. Und das ist nun mal so, dass da auch mal Kritik kommt. Das kann nicht immer nur alles Friede, Freude, Eierkuchen sein. Ja. Jedes Mal dieses angegriffen fühlen. Mhm. Aber wir reden wirklich nur über Kleinigkeiten. Natürlich. Es geht nicht um große Themen. Nein, wir reden darüber, wenn sie nach Hause kommt, dass sie, ich bin zu Hause, sie arbeitet und arbeitet Vollzeit und ich kümmere mich um die Kinder und bin zu Hause und sie kommt nach Hause und man hat sauber gemacht und alles. Sie gibt den Kindern Abendbrot, weil sie das möchte, weil sie die Kinder ja sonst halt nicht sieht. Mhm. Und danach ist alles verdreckt und anstatt einmal einen Lappen zu nehmen, eben drüber zu gehen, dann sagt man irgendwann, du, das kann man doch auch mal machen oder so. Mhm. Und man kann mal die Sachen wieder wegstellen, da wo sie hingehören. Und man kann nicht einfach überall im ganzen Haus irgendwo die Klamotten verteilen. Ich verstehe, aber weißt du, wenn... Das wenn, sind alles Kinderkram. Natürlich, ja, aber das ist trotzdem sehr ernst zu nehmen. Wenn man so gereizt auf solche Kleinigkeiten reagiert, sagt das ganz viel aus, dann ist im Grundsätzlichen ganz viel liegt im Argen und läuft falsch. Sonst ist man nicht gereizt wegen Kleinigkeiten, dann steckt man die leicht zur Seite. Die Frau ist zutiefst unzufrieden, warum auch immer. Du bist unzufrieden mit der Situation, weil alles schief läuft und euch aus den Händen zu gleiten scheint. Was kann man da machen? Da gibt es eigentlich nur die einzige Möglichkeit, dass ihr beiden so schnell wie möglich zu einer Eheberatung geht. Das habe ich ihr vorgeschlagen. Sie hat gesagt, also wir haben vor über einem Jahr schon mal gesagt, also als diese Streitigkeiten anfingen, wir sollten uns mit Hilfe suchen und uns mit neutralen Personen unterhalten. Ich habe vorgeschlagen bei Streitigkeiten, dass sie ihre Mutter dazu nimmt, als in Anführungsstrichen neutrale Person ähnliches. All das hat nicht funktioniert. Sie will es nicht. Nein, das brauchen wir nicht, das ist nicht nötig oder das brauchen wir nicht. Sie wollte Termine ausmachen, hat es nicht getan. Ja. Und das Problem ist, wenn man sie fragt, was sie will, was sie in der Beziehung will, wie sie sich die Beziehung vorstellt, es kommt immer nur, was sie nicht will. Es kommt, sie will keine Streitigkeiten, aber es kommt nicht, was sie will. Ja, ich höre das ja gerade auch. Es kommt ihr Gefühl nicht dabei raus. Ich verstehe, auch diese SMS gerade war ja auch so seltsam. Ist ja genau dasselbe. Das heißt für mich, wir kommen hier heute Nacht nicht raus, würde bedeuten, sie will ja wohl zurück. Sie will zurück, genau. So, und sie weiß nicht, was sie will, ist der Satz davor. Da kommt wieder eine, guck mal rein, ob es von ihr ist. Das ist wahrscheinlich dieselbe jetzt nur komplett, da fehlte was. Ach so. Ich weiß nicht, was da fehlte. Guck mal rein, vielleicht ist es noch interessant. Also ich habe ihr gesagt, dass ich bei dir anrufe per SMS. Ach so. Aber ganz bewusst auch, weil... Hältst du es für möglich, dass sie uns zuschaut? Ich würde es hoffen, wenn sie es könnte. Guck da nochmal rein, vielleicht steht da noch was drin. Nur ist abgeschlossen. Das, ach so. Was fehlte, habe ich geschrieben. Ich habe ihr aber auch geschrieben, dass ich Andreas, also, Hilfe suche. Ja, also wenn sie uns zuschaut, ich weiß nicht, ob man im Frauenhaus uns gucken kann, ob da ein Fernseher ist oder Radio, keine Ahnung, wie auch immer. Ich finde, das ist höchste Eisenbahn und höchste Alarmstufe, dass ihr müsst etwas unternehmen. Sie muss sich dazu bereit erklären. Ihr habt zwei Kinder, ihr könnt euch nicht in so einem schrecklichen Zustand lassen, weil das färbt auf die Kinder ab. Sie hat gesagt, sie würde bei, wenn ich ihr sage, bei einer Eheberatung muss man auch nun mal über die Probleme reden und auch über die Gefühle reden. Genau. Und ich würde dort auch ganz klar sagen, was zu Hause schiefläuft. Das, ja, findet, das ist für sie schon ein Vorwurf. Das ist schon so, ich will sie in die Pfanne hauen. Mhm. Und das will ich überhaupt nicht. Mhm. Aber wir müssen doch drüber reden. Mhm. Wir können doch nicht einfach aneinander vorbeilaufen. Mhm. So, es gibt eigentlich dann nur die beiden großen Wege. Sie davon zu überzeugen, dass die Situation so ernst ist, dass man gemeinsam zu einer Beratungsstelle geht. Sie davon zu überzeugen, dass da Fachleute sitzen, die nichts anderes tun den ganzen Tag, als sich mit solchen Problemen zu beschäftigen, dass man sich da nicht schämen muss und so weiter. Wenn die das nicht macht, wenn die nicht mitkommt, dann würde ich an deiner Stelle ein Zeichen setzen und alleine zunächst dorthin gehen. Vielleicht setzt sie das schon etwas unter Zugzwang. Wenn das auch alles nichts nutzt, glaube ich fast, Andreas, dass du den nächsten gravierenden Schritt unternehmen musst und dich eine Weile aus dieser Beziehung, aus der Ehe zurückziehen musst. Mein Problem sind dann die Kinder. Ja, ich weiß, ich weiß. Und, Domian, ich habe die Kinder den ganzen Tag. Mhm. Ich sehe sie den ganzen Tag. Sobald meine Frau nach Hause kommt, nimmt sie die Kinder, sag ich mal, so ein bisschen in Beschlag. Ist ja klar, weil sie die Zeit nicht hat. Mhm. Und am Wochenende macht sie mit den Kindern was, auch normal. Mhm. Jetzt kommt eine SMS. Es wäre ja wunderbar. Sie versteht es, glaube ich, nicht. Ich habe ihr geschrieben, Domian. Ach, sie versteht es nicht. Schade. Ich schreibe es ihr nochmal. Aber wie auch immer, Andreas, ihr müsst zusammen zu einem Fachmann gehen. Ihr müsst zusammen irgendwo hingehen. Ja, aber sie scheint nicht zu wollen. Ja, aber dann musst du eine Initiative ergreifen. Und dann darfst du auch nicht klammern an ihr. Ich habe so ein bisschen den Eindruck auch, dass du sie, du hast gerade was von Betteln und Flehen gesagt. Damit erreichst du gar nichts. Ihr müsst eine ordentliche Lösung für die Kinder finden, das ist mir schon klar. Aber was... Das kann doch nicht die Trennung sein. Unter Umständen ja auch. Unter Umständen auch. Und dann kriegt sie die Kinder, weil sie hingeht zur Polizei und einmal sagt, nein, geschlagen worden. Nee, so einfach. Ja, so einfach geht das ja alles auch nicht. Ich glaube, dass du diesen Gedanken, dass der für dich komplett tabu ist, dass ihr euch vielleicht sogar ganz trennt. Mit dem Gedanken musst du dich zumindest auch anfreunden. Du kannst nicht auf Biegen und Brechen etwas erzwingen wollen, was nicht da ist. Klar, wenn, aber dann verliere ich nicht nur meine Frau, sondern auch meine Kinder. Nicht unbedingt. Du bist verheiratet, es gibt klare Regelungen und das, was du dann machen würdest und mitmachen würdest, haben Tausende und Hunderttausende von Vätern auch hinter sich und es gibt schon oft dann auch gute Lösungen, ordentliche Lösungen. Das, was ihr jetzt macht, ist ja keine gute Lösung. Das ist ja die Hölle. Ich werde dir erstmal meinen Psychologen geben. Der wird dir die entsprechenden Beratungsstellen in eurer Umgebung zeigen. Sagen. Ja, danke. Mit dem kannst du auch noch eine Weile reden jetzt. Aber die Linie, glaube ich, wird er mir bestätigen, was ich dir gerade gesagt habe. Ja. Man kann letztendlich auch, nehmen wir mal an, ich weiß es ja noch nicht, wenn irgendetwas wirklich nicht mehr funktioniert und kaputt ist, kann man nicht mit Gewalt das erzwingen, dass es bleibt. Dann macht man alles noch viel schlimmer. Auch für deine Kinder. Aber vielleicht habt ihr ja noch mal eine Chance. Vielleicht jetzt nach diesem großen Vorfall heute Nacht kannst du sie ja doch dazu bewegen, dass ihr zumindest einmal mal dahin geht und gemeinsam darüber sprecht. So, Andreas, jetzt lege ich auf, ja, oder legst du auf, und dann wirst du von Peter, meinem Psychologen, zurückgerufen. Ja, vielen Dank, Domian. Alles Gute, Andreas. Danke. Schönen Gruß an deine Frau. Danke. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt möchte ich euch gerne unser Thema morgen sagen. Morgen heißt unser Thema, ist vielleicht ein eher etwas ungewöhnliches Thema, aber das Thema morgen heißt, es passiert immer am Wochenende. Es passiert immer am Wochenende. Gibt es in eurem Leben etwas, das ausschließlich immer am Wochenende passiert oder vielleicht passiert ist in der Vergangenheit? Etwas ganz Geheimes, etwas Schlimmes, etwas Spannendes, vielleicht auch etwas Schräges oder etwas Skurriles. Es passiert immer am Wochenende. Darüber möchte ich gerne mit euch morgen sprechen und bin sehr gespannt, was ihr mir zu erzählen habt. Was passiert bei euch immer an den Wochenenden oder passierte vielleicht früher immer an den Wochenenden? Morgen ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, um 1 beginnt die Sendung und oder ein bisschen später, glaube ich, morgen. Und ihr könnt natürlich rund um die Uhr mailen, domian@wdr.de. Ich glaube, in der Tat sind wir morgen im Fernsehen ein bisschen später. Weiß es aber nicht so ganz genau. Hier ist Hans. Hier ist Hans und Hans ist 71. Guten Morgen. Hallo Hans. Jürgen. Ja. Wir haben folgendes Problem. Wir haben eine Tochter, die ist 50 und seit 10 Jahren verheiratet. Nun ist kurze bitte, Hans. Ja. Könntest du den Ton von deinem Fernseher oder Radio ganz abstellen? Ja. Nehmen wir ihn ab, Karin. Sie, wie gesagt, sie ist 10 Jahre glücklich verheiratet, jetzt ist ihr Mann gestorben an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Mhm. Also ihr Schwiegersohn? Das, ja, ist unser Schwiegersohn. Mhm. Und das ist etwa 4 Wochen passiert. Ja. Und seitdem verkriecht sich unsere Tochter, sie geht nicht mehr aus dem Haus, sie isoliert sich völlig und trauert. Was ja nach 4 Wochen auch noch eigentlich... Was ja irgendwo noch normal ist. Ja. Nur inzwischen spricht sie von Selbstmord. Und das macht uns doch ziemlich nervös, muss ich sagen. Mhm. Gibt es Kinder, also Enkel? Nein, es gibt keine Kinder. Ja. Wie ist denn dein oder euer, also deiner... Du lebst mit deiner Frau zusammen? Ja, ich lebe mit meiner Frau zusammen. Wie ist euer Verhältnis zu eurer Tochter? Das ist gut. Und das Verhältnis zum Schwiegersohn war auch gut? Das war auch gut, ja. Also es ist für euch auch ein schlimmer und tragischer Schicksalsschlag? Ja, völlig klar. Er war ja dann wahrscheinlich auch noch nicht so alt. Nein, 52. 52? Ja. Mhm. Wie sieht denn der Kontakt im Moment zu der Tochter aus? Ja, der Kontakt ist praktisch nur telefonisch noch, seit 6-7 Wochen etwa. Wie? Vor dem Tod auch schon? Ja, auch schon. Da war sie eben sehr kritisch. Sie hat im Krankenhaus übernachtet. Sie hat praktisch nur noch im Krankenhaus gelebt. Wohnt ihr denn in der Nähe der Tochter? Ja, in der Nähe. Und dann seid ihr nicht ins Krankenhaus gegangen? Wir? Ja. Nein, wir sind nicht hingegangen. Warum nicht? Das hatte keinen Sinn, weil er uns sowieso nicht mehr erkannt hätte. Aber ihr hättet das ja für, ich frage nur mal so, ihr hättet das auch für die Tochter tun können. Die hätte sich doch bestimmt gefreut, wenn die Eltern auch dann da gewesen wären. Nein, das war ihr Rat eigentlich an uns. Ach so, sie wollte das sogar. Na, ja, genau. Und dann habt ihr in der ganzen Zeit, auch in den schwersten Tagen, nur mit ihr telefoniert? Nein, vorher haben wir uns regelmäßig gesehen. Ja gut, ganz vorher, aber so die letzten Wochen, bevor der Schwiegersohn gestorben ist, dann eben nicht. Nein, da ist sie praktisch nur noch im Krankenhaus gewesen. Hm. Habt ihr euch dann auf der Beerdigung, da habt ihr euch gesehen? Ja, natürlich. Und wie war das da zwischen euch? Ja, da war das ganz normal. Sie hat das alles mit ziemlicher Fassung ertragen. Mhm. Aber nun ist sie eigentlich gar nicht wiederzuerkennen. Mhm. Wie läuft denn so ein Telefonat ab, wenn ihr telefoniert? Ach ja, das ist... Ja, wie soll ich sagen, sie weint eigentlich mehr oder weniger am Telefon. Mhm. Nicht, das ist kaum... Ja, dann hat sie nun auch noch sehr viel Sorgen mit dem Geschäft und mit dem Immobilienbesitz und so weiter. Achso, die hatten eine Firma? Ja, die hat eine eigene Firma, ja. Und da kümmert sie sich auch noch drum im Moment? Ja, ja. Das schafft sie, sich da drum zu kümmern? Ja, das schafft sie eben kaum. Mhm. Nicht? Und du hast gerade etwas gesagt, die Sorge formuliert, dass sie sich vielleicht das Leben nehmen könnte. Ja, weil wir da schon mal eine Vorerfahrung haben, als sie 17 war, hat sie das auch versucht. Ach so. Aber sie hat es jetzt so angekündigt noch nicht? Ja, doch, das hat sie schon. Hat sie es klar angekündigt? Ja. Ja, eigentlich ziemlich klar, für uns klar. Hm. Da müsste man dann initiativ werden. Ja. Ja, das meine ich auch. Ja, das finde ich auch. Nicht? Also in dem Fall... im ersten Moment könnte man sagen, ja gut, es sind 4 Wochen her, dass der Schmerz groß ist. Aber wenn du vermutest, dass es eine akute Selbsttötungsgefahr gibt, dann muss man etwas tun. Ja, ich meine ja. Da muss man etwas tun. Das ist eure Tochter. Ja, und, genau. Mhm. Da würde ich dich gerne wirklich, damit du genau auch die richtigen Ratschläge bekommst, dich gleich mit meinem Psychologen verbinden. Ja, genau. Damit er dir dann die richtigen Ratschläge auch geben kann. Sehr gut. Ja, weil ich könnte mir vorstellen, dass ihr da in großer Sorge seid. Ja, sind wir wirklich, ne? Mhm. Sie hat es mit 17 damals gemacht. Was war denn da? Das war Liebeskummer. Mhm. Der Auslöser. Und hat sie es dann schon versucht gehabt oder nur angekündigt? Nein, das war ein echter Versuch. Und was hatte sie da getan? Sie hat eine Flasche Tokaja getrunken und 30 Schlaftabletten aufgelöst. Ah ja. Und dann hatten wir also das Glück, dass sie ja so gerade noch entdeckt wurde von ihrem Vermieter damals. Und die vielen Jahre seitdem, gab es da auch schon mal so Phasen, wo sie labil war? Wo nein, ihr nein. Da nicht, da war alles stabil? Alles in Ordnung, alles stabil, ja. Ja, ja. Also, ich kann eure Sorgen verstehen würde mir genauso viele Gedanken machen wie ihr. Und ich finde, da muss man dann auch etwas unternehmen. Ja, das meine ich auch. So, die Detailinformationen jetzt von meinem Psychologen. Ja. Da bitte ich dich aufzulegen und auf einen Anruf von Peter zu warten. Ja, das kann noch ein paar Minuten dauern. Ich weiß nicht, ob er sofort jetzt schon kann, aber er meldet sich gleich bei euch. Okay. Alles Gute dir und deiner Familie, Hans. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 0800 220. 5050. 0800 220 5050. So, weiter geht es mit Susanne, 28. Guten Morgen. Hallo. Hallo Susanne, um was geht's bei dir? Ich habe genau heute einen Rückfall gemacht mit Amphetamin. Das ist jetzt ein Jahr her, dass ich in Therapie war und mir geht's nicht gut. Also Amphetamin ist kann man als Rauschgift, als Rauschmittel verstehen. Ja. Was genau hast du da genommen? PEP. Das ist eine Art Speed. Genau, das macht sagen, wach, das hält wach. Wenn man Musik hört oder sonst irgendwas, dann fährt man sich einen Film und findet sich in komischen Räumen wieder. Ja, du hast es heute genommen. Ja, genau. Wann hast du es genommen? Um so 20 Uhr herum. 20 Uhr, das heißt, du bist jetzt noch drauf, kann man sagen. Ja. Und deshalb lachst du auch so komisch? Ja, genau. Eigentlich würdest du gar nicht sonst so klingen. Nee. Weil ich bin seit einem Jahr clean. Hast du denn vorher viel genommen? Ja. Wie lange ging das vorher? 2005 bis Ende 2007. Ich kann das nicht ausrechnen. Ja. Heute einen Rückfall bekommen. Genau heute. Woher hattest du das Zeug denn? Vom Andi. Wer ist Andi? Ein Dealer aus Viersen. Achso, den kanntest du noch und hast du angerufen, ich will was haben? Nee, nicht unbedingt. Der war auch in Therapie und ich wollte mit ihm darüber sprechen, dass es mir so scheiße geht nach dem einen Jahr und so weiter. Und ich immer noch nicht einige Dinge verarbeitet habe und dann haben wir es zusammen gemacht. Und der hatte, obwohl er auch... Also ein richtiger Rückfall, also so mit Wollen und so mit Wille, ne? Wie schlimm. Also der war auch in Therapie, war früher Dealer gewesen und hatte sogar dann was vorrätig. Richtig. Krass. Ja. So, warum der Rückfall? Weil ich immer noch nicht über was hinweg bin. Was? Erzähl es mir. Ja, ich war halt mit einem DJ zusammen und ich war voll die Hübsche im Aus und ich habe mich nach der Therapie so verändert, so auf spießig und so und das verkrafte ich einfach nicht. Wie lange bist du denn jetzt von dem Typ getrennt? 2 Jahre. Nee, ein Jahr, aber 2 Jahre mit, also ein Jahr so richtig, wie man das halt räumlich getrennt. Er in seiner Wohnung, ich in meiner. Ja. Du warst zur Entwöhnung richtig in einer Klinik? Entwöhnung, genau. In einer Klinik? Richtig. Länger? Ja, also das ging so, dass ich beim Hausarzt war, hier in Krefeld, und der hat mir empfohlen, weil es einfach mit normalen Medikamenten nicht mehr zu machen war und ich halt auch den Ruf weg hatte, verrückt zu sein, in eine stationäre, geschlossene Klinik zu gehen, dass ich in einer geschlossenen war. Und wie lange warst du dann? 3 Monate. 3 Monate, das ist eine lange Zeit. Ja. Aber immerhin mit Erfolg dann, ne? Ja, natürlich. Mhm. So, und aber da ist eine Sache noch, die dir schwer zu schaffen macht, dass du von diesem DJ jetzt getrennt bist. Genau, ich habe noch die ganze Musik von ihm hier, diese ganze Musik und Sexspielzeuge, die dich an ihn erinnern. Ja. Mhm. Weißt du, hast du Kontakt irgendwie mit ihm noch? Ich hatte mit ihm Kontakt und da war genau so ein Rückfall, dass wir halt wieder zusammen körperlich nah waren. Ja, aber er will nichts mehr von dir aus. Nee, hat er mir geschrieben. Online ganz kalt. Keine Chance mehr. Dass es ausgenutzt hat. Genau. Mhm. Hat er eine neue Frau? Weiß ich nicht. Mhm. Also, da hat der Liebeskummer dich jetzt zurückgeschmissen in die Scheißsucht. Ja. Mhm. Wie ist denn das? Du hast jetzt um 8 Uhr das Zeug genommen. Wie lange hält das an? Plus minus 6 Stunden. Dann ist es bald vorbei. Ich hoffe. Und Und wie ist es danach dann? Fällst du denn in ein tiefes Loch? Bestimmt. Hast du Angst davor, wie es dann gleich weitergeht? Genau. Du hast aber nichts mit zu Hause, was du nachnehmen. Nee. Gut. Genau, ich habe es jetzt ins Klo also in der Wartepause halt zwischen euren und deinem Anruf habe ich es jetzt entsorgt. Super, das finde ich gut. Genau. Respekt. Das heißt, du hattest noch was zu Hause und hast es jetzt weggeschmissen. Ja. Sehr gut. So muss man es machen. Genau so muss man es machen. So, genau. Jetzt werden ein paar 8 Stunden vor dir liegen, das muss ich dir ja gar nicht sagen. Ich weiß, ich kann auch morgen früh eine Therapeutin anrufen und so. Nur mit der Arbeit wird es halt schwer. Und die Therapeutin kannst du anrufen morgen früh, ne? Genau. Was arbeitest du denn? Ich bin Bürokauffrau. Da kannst du dich ja vielleicht morgen krank melden. Sag ich jetzt mal so, wenn man, dann geht's ja halt mal nicht gut. Ja, ich habe heute schon gemeldet, dass es mir nicht gut geht, weil ich wieder ein Kilo zu. Das ist so banal, das ist dumm, Jan, das ist so banal. Du hast vorhin so eine Andeutung gemacht, nachdem du in der Klinik warst, siehst du nicht mehr so hübsch aus wie vorher? Nee. Warum? Weil ich zugenommen habe. Viel? Ja. Wie viel denn? Wie viel wiegst du? Mein Vater mich sogar schon darauf aufmerksam macht, ich sollte mehr Möhren essen. Hat der Papa vielleicht gar nicht so unrecht. Möhren sind nicht schlecht. Wie viel wiegst du denn? 67 Kilo. Naja, bei einer Größe von? 1,64. Ja, gut, da kommt, tun wir ein bisschen was runter, dann ist wieder alles gut. Ja, ich bin dabei. Auf die Dauer, wenn du noch länger Amphetamine nehmen würdest, würdest du völlig scheiße aussehen. Ich weiß. Ne, das weißt du auch, muss ich alles gar nicht erzählen. Du bist Fachfrau in dieser Beziehung. Ich hoffe. Mensch, Susanne, also erstmal ein großes Kompliment, dass du das Zeug ins Klo geschüttet hast. Ja. Das war die richtige Entscheidung heute. Okay. So, jetzt wirst du morgen früh deine Therapeutin anrufen. Genau. Für heute Nacht, dass du ein bisschen schlafen kannst, weiß ich nicht. Hast du irgendwie ein bisschen was Beruhigendes, Baldrian oder irgendwas, was dich so ein bisschen runterholen könnte? Ich habe noch ein Bier da. Ein Bier? Ja. Na gut, dann trink ein Bier, vielleicht hilft das ein bisschen. Aber dann ab morgen musst du wirklich anfangen, ganz konzentriert daran zu arbeiten, dass du dir den Typ aus dem Kopf schlägst. Okay. Wenn du ein Jahr schon darum beißt jetzt und der dir das so eiskalt geschrieben hat, dann hast du keine Chance mehr von bei dem. Okay. Der hat dich ja weggetreten. Ja. Ne? So hat er gemacht, ne? Hat er gemacht. So, und dann auch nie wieder Kontakt mit dem, auch kein Sex, gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. So, du hast es einmal geschafft, von den Drogen runterzukommen. Das ist schon eine große Leistung. Respekt. Ist das da ein Rückfall? Okay, wir alle machen Fehler und wir alle haben in unserem Leben mal wieder Rückfälle. Das ist noch kein Drama. Du hast es jetzt ins Klo geworfen. Das ist denn, jetzt geht's schon wieder nach vorne. Okay. Jetzt zwitscherst du dir nachher ein Bierchen und ich hoffe, dass du ein bisschen pennen kannst und morgen rufst du einen Therapeuten an. So, und wir rufen dich jetzt, mein Therapeut, hier, mein Psychologe, ruft dich auch nochmal an. Okay. Da kannst du auch nochmal ein bisschen quatschen, das kann dir ganz, ganz gut tun auch. Und ich bin ganz guter Dinge, dass du es schaffen wirst. Ja, Mist. Denn du willst das. Das habe ich schon gemerkt. Ja. Und wenn man das will, schafft man das auch. Genau. Susanne, jetzt legst du gleich auf und wir melden uns gleich nochmal. Dankeschön. Alles Liebe und komm gut durch die Nacht. Tschüss. Jo, tschüss. Tschüss. Hier ist Ute. Ute ist 38. Hallo Ute. Ja, hallo Domian. Hallo Ute, um was geht's bei dir? Also ich leide seit 10 Jahren ganz stark unter einer Zyklusakne. Oh. Überwiegend im Gesicht. Mhm. Und ich bin da so krank geworden, psychisch auch. Das wurde oft richtig vom Chirurgen geschnitten. Also richtig dicke Eiterbeulen? Ja, richtig mit Nähen rausgeschnitten. Mhm. Und also ich habe wirklich überall im Gesicht starke Narben. Hab da immer drunter gelitten. Nur im Gesicht? Also überwiegend im Gesicht, ja. Mhm. Ich habe mich damals auch die Narben dann behandeln lassen mit dem CO2-Laser und alles mit Ausstandstechniken. Und also es wird alles schlimmer, egal was ich unternommen habe. Ich habe dann wirklich, ich bin jetzt ein bisschen nervös. Ja, egal, red einfach drauf los. Ich habe dann auch Multiple Sklerose bekommen, weil ich ich wollte das alles nicht mehr sehen, dann wurde ich wirklich blind. Auf einem Auge. Du wurdest und hab dann in der Tat blind auf einem Auge. Ja, genau. Ja. Und habe dann noch MS bekommen. Ich habe dann eine Psychotherapie gemacht. Mhm. Und das geht jetzt also, ich werde da überhaupt nicht mehr mit fertig. Mit allem? Ja, ich habe angefangen, Alkohol zu trinken. Oh. Und ich habe jetzt meine Arbeit alles verloren. Was hast du denn gearbeitet? Ich war auch im Verkauf. Ja, und die hast jetzt verloren, die Arbeit? Durch die Krankheit und durch den Alkohol? Ja, weil ich das alles nicht mehr ertragen konnte, mein Gesicht sehen konnte und so. Wie geht es dir denn im Moment mit dem Gesicht? Nicht gut. Nicht gut. Ja. Ich war bei der Drogenberatung. Warst du schon? Wegen des Alkohols? Ja. Mhm. Ja, die haben das natürlich auch keine Lösung, ne? Dass man den trinkt und so. Aber die haben gesagt, man soll ja auch seine Probleme dann in den Griff kriegen. Mhm. Und aber du machst eine Therapie, machst du schon im Moment? Ich habe eine Therapie gemacht, aber das waren 25 Stunden Psychotherapie. Mhm. Aber das hat mir immer nichts gebracht. Ja. Ich sehe mich einmal jeden Tag wieder im Gesicht. Wie stark ausgebrochen ist denn die MS-Erkrankung? Ja, das ist natürlich auch nicht gut, wenn ich psychisch so leide, ne? Absolut nicht. Das ist ja nur wirklich eine psychosomatische Erkrankung. Ja. Und da hat die Seele eine große Macht, was diese Erkrankung anbelangt. Ich glaube ja bei der Akne auch im Übrigen. Ja, das hängt irgendwie, glaube ich, auch ich zusammen. Ich habe die Ahnung auch, ja. Ja, ich habe als junge Frau habe ich mal die Pille genommen. Mhm. Und dann habe ich die aber so abgesetzt mit 26 und so 2 Jahre später fing das alles bei mir an, ne? Mhm. Und die Ärzte sagen aber, die Neurologen, das kann damit nicht zusammenhängen, ne? Also ich bin bei so vielen Ärzten gewesen. Da kann man irgendwann nicht mehr, ne? Ich kann nicht, ich bin fix und fertig. Aber sag mir nochmal, ich hatte gerade gefragt, wie stark die MS-Erkrankung jetzt sich zeigt im Moment. Also ich habe Schübe, aber die gehen dann wieder zurück, ne? Also das ist noch so erträglich. Was? Ja. Alkohol. Wie viel Alkohol trinkst du? Ach, also ich habe das 2x in der Woche, 5 halbe, denke ich mal, am Tag dann. 2x in der Woche. Also. 2x in der Woche, wie 5 halbe? Was halbe? Ja, Bier. Also da würde ich vielleicht noch von keiner Alkoholabhängigkeit sprechen, oder doch schon? Also ich habe vorher nie Alkohol getrunken. Mhm. Ne? Das ist für mich sehr untypisch. Mhm. Es ist ganz klar erkennbar, dass du es machst aus Verzweiflung. Ja, aus Verzweiflung. Hast du einen Partner oder eine Familie? Nein. Alleine? Ja. Überhaupt sehr viel alleine? Ja, ich traue mich auch an Männer gar nicht mehr ran mit dem Gesicht. Mhm. Freundinnen? Mein bester Freund ist jetzt auch an Krebs gestorben. Das auch noch? Ja. Das ist ja dann ganz schlimm. Ja. Und jetzt habe ich meine Arbeit verloren und mein Führerschein ist auch weg. Warum ist der Führerschein weg? Weil ich auf der Beerdigung von meinem Freund mir eingebechert habe und dann wurde ich angehalten von der Polizei. Da ist aber jetzt aber auch alles kommt zusammen. Ja. Wie lange bist du aus der Arbeit raus? Jetzt 8 Monate. Mhm. Ich konnte nicht mehr. Leben deine Eltern noch? Meine Mama noch. Mein Papa ist auch tot. Und was sagt die Mama so zu all dem? Ja, die wissen nicht, wie die mir helfen können. Ne? Mhm. Mhm. Bei der Drogenberatung haben die gesagt, ich soll immer abstinent bleiben. Also immer so lange ich kann, immer versuchen. Aber die haben auch gesagt, man soll auch die Probleme lösen. Ja. Also ich kann diese Probleme nicht lösen. Ich weiß nicht, wie. Was würdest du sagen, wenn ich dir sage, wenn ich dich frage, was ist von der Rangliste, was ist das schwerste Problem? Mein Gesicht. Das Gesicht. Das Gesicht. Mhm. Und das ist auch immer zu, es geht mal auf und mal ab, mal auf, mal ab. Ja, ich hatte jetzt einen Abszess, der wurde auch wieder 5-mal geöffnet, oben auf der Nase, jetzt sind das auch schon wieder Narben, ne? Mhm. Und ich schäme mich auch dafür, ne? Ja, auch klar. Schon vor Kindern. Ja, und ja. Das ist ganz schlimm. Was die Akne anbelangt, hast du da so, da gibt es ja mittlerweile ganz viele neue Mittel, alles ausprobiert? Ja, ich habe damals eine Pille bekommen. Ich bin da aber nicht so ein Fan von. Es hat leider nicht geholfen. Dann gibt es ein sehr gutes Medikament, das heißt Roaccutan. Das konnte ich aber mit MS leider nicht ab, weil das aufs Nervensystem geht. Ach so. Das musste ich abbrechen. Und jetzt versuche ich mir bei einer Frauenärztin nochmal ein Implantat zu setzen, dass der Zyklus bei mir unterbrochen wird. Ne? Mhm. Weil ich bin, das hört sich zwar manchmal echt blöd an, ich will ja wirklich leben, ne? Mhm. Aber manchmal denke ich echt, jetzt ist es vorbei, ne? Mhm. Ja, das finde ich schon sehr bedrückend, was du erzählst und kann das verstehen, dass es, ich kann es so ein bisschen nachvollziehen, ich habe es hier, glaube ich, in der Sendung auch schon mal erzählt, ich hatte früher in meiner Pubertät auch sehr schwer mit Akne zu kämpfen und weiß, aber so schlimm wie du hatte ich es natürlich nicht. Aber allein das war schon damals heftig, was mich auch sehr vereinsamt hat. Und ich bin sehr viel zu Hause geblieben, weil ich mich geschämt habe, rauszugehen. Ja. Und dann war da wieder eine dicke Eiterbeule und da wieder was. Und da habe ich mir immer gedacht, die anderen ekeln sich davor, wenn die das nur sehen. Ja, ich war ja im Verkauf und ich habe ja auch die Narben behandeln lassen, aber das hat ja nichts gebracht. Mhm. Das wurde immer schlimmer. So. Ich leide eben auch unter den Narben so und viele Kunden haben mich dann schon drauf angesprochen. Ne? Ja, naja, gut, wenn es nur die Narben wären, weil alles andere wäre schon mal weg, dann glaube ich, könnte man schon nach vorne gucken. Ja. So, jetzt ist natürlich bei so einer Erkrankung und auch noch kombiniert mit MS, da liegt es wirklich sehr nahe, sich ausführlich zu informieren über alternative medizinische Methoden. Hast du das getan? Ich war mal bei einer Heilpraktikerin. Mhm. Die hat mir aber auch Medikamente aufgeschrieben, da stand bei, dass man das auf keinen Fall bei MS nehmen soll. Ne? Mhm. Und ich experimentiere auch, dann habe ich Angst. Also ich experimentiere nicht mit Natürlich. Kindern, ne? Du brauchst einen ganzheitlichen Mediziner, einen Naturheilkundler, der deinen gesamten Komplex sich anschaut. Angefangen von der Akne über MS bis hin bis zu der Alkoholerkrankung. Ja. Ich überlege jetzt gerade, wie wir dir helfen könnten. Ich werde jetzt erstmal wieder mal meine Zuschauer fragen. Da fahren wir immer gut mit und die Zuhörer. Und auch, wenn das geht, vielleicht haben die, also mit dem CO2-Laser habe ich Namen behandeln lassen mit Ausstandstechniken, aber das bringt alles nichts. In welcher Gegend wohnst du? In Lüneburg. Lüneburg, okay, Norddeutschland. Mhm. Also, wer von euch eine Information für uns hat, vielleicht gerade auch im Bereich Norddeutschland, wo die Ute sich mit diesem Krankheitsbild seriös in einer Klinik, die mit Alternativmedizin sich beschäftigt, Naturheilkunde, wohin sie sich wenden könnte, bitte meldet euch doch bei uns. Wir würden den Kontakt sehr gerne dann zu Ute herstellen. Ich glaube, da muss wirklich ein sehr kluger Diagnostiker ran, der sich mit ihr beschäftigt. Das, ja, ich hatte auch so das Gefühl, ich wurde immer so ein bisschen hin und her geschubt. Ne? Ja, du wirst wahrscheinlich von einem Bereich in den anderen geschoben und dann sagen die in der Drogenberatung, nee, sie müssen erstmal die anderen Sachen bewältigen, dann sagt der Neurologe, sie müssen erstmal den Alkoholismus loskriegen und so weiter, ne? Ja, genau. Ja, so geht das nicht. Mhm. Und ich fühle mich total überfordert jetzt, mhm. ne? Mhm. Ich bin echt total überfordert. Hast du einen Internetanschluss? Ja. Ja, da würde ich an deiner Stelle auch schon mal... Habe ich auch schon mal drin geguckt. Ja, Naturheilverfahren. Gib das mal alles so ein, was du hast und such einfach. Such, geh mal in Foren. Foren sind oft gute Ratgeber, weil da Betroffene sind. Ja. Die Betroffenen wissen manchmal mehr als die Ärzte. Ja. Also ich glaube, das müsste so die Schiene sein, wo wenn überhaupt jetzt noch ein Schritt hinzugehen ist, um dir zu helfen, die Erleichterung zu verschaffen. Ja. Das wäre gut. Also Ute, wenn wir was kriegen, und ich bin sicher, wir kriegen was, werden wir uns mit dir in Verbindung setzen. Das ist ganz toll nett. Du klickst dich auch nochmal intensiv ins Netz rein, du hast ja Zeit und guckst mal kreuz und quer rum und geh in diese entsprechenden Foren, wo es um diese Krankheiten geht. Ist gut, mache ich. So, okay. Dann möchte ich aber auch dich nochmal kurz ein bisschen nachbetreuen lassen von meinem Psychologen, dann könnt ihr auch nochmal ein paar Worte sprechen. Vielen Dank. Vielleicht hat er auch nochmal eine Idee und der Peter wird dich gleich anrufen, Ute. Vielen Dank, ja? Von Herzen alles Gute wünsche ich dir. Wünsche ich auch. Dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss. So, meine Lieben, nochmal unser Thema morgen. Morgen heißt unser Thema, es passiert immer am Wochenende. Frage, was passiert bei euch immer am Wochenende oder was ist vielleicht früher bei euch am Wochenende passiert? Etwas ganz Geheimnisvolles, etwas Geheimes, was sonst niemand weiß, vielleicht geheime Treffen oder sowas. Vielleicht doch etwas Schlimmes, das immer am Wochenende passiert oder passiert ist. Vielleicht auch etwas Spannendes oder Schräges oder Schrilles. Es passiert immer am Wochenende. Das ist unser Thema morgen. So, weiter geht es mit Matthias und Matthias ist 31. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Matthias. Um was geht's bei dir? Also es geht darum, ich bin alleinerziehend. Ja. Seit ein bisschen länger als 2 Jahren. Habe jetzt eine Tochter, die ist 3,5 jetzt. Ja. Und es war ziemlich schwierig, die ganze Situation. Die Mutter kümmert sich im Moment überhaupt nicht. Wo ist denn die Mutter? Die Mutter lebt in derselben Stadt wie ich, 5 Minuten weg von mir. Und kümmert sich gar nicht um das Mädel? Nein, leider nicht. Also es war so, am Anfang haben wir das nur zusammen gemanagt. Da haben wir noch direkt 2 Häuser nebeneinander gewohnt. Hm. Und ich bin dann weggezogen, aber wie gesagt, nur 5 Minuten sind wir jetzt auseinander. Und ich habe ihr damals noch Arbeit besorgt. Hm. Das hat dann damit geändert, dass sie mit ihrem Chef dann nach 2 Wochen liiert war. Mhm. Und das Interesse an unserer Tochter eigentlich dann so ziemlich verloren hat. Wann hat sie die Tochter das letzte Mal gesehen? Das letzte Mal gesehen hat sie es vor ungefähr 2 Monaten. Mhm. Also das heißt, sie hat einmal ein halbes Jahr überhaupt keinen Kontakt mehr gehabt. Das war so, wo die Kleine so 2 war. Mhm. Und dann haben wir den Kontakt wieder aufgebaut und hat sich eine Zeit lang regelmäßig genommen. Das heißt, jedes zweite Wochenende einen Tag und einen Tag unter der Woche nach dem Kindergarten. Und naja, es ist halt immer mal so und mal wird sie es nehmen und dann mal wieder nicht. Und es geht halt an der Kleinen aus. Ich meine, damals, wo sie sich da das halbe Jahr nicht gerührt hat, da war die Kleine noch, da hat sie es noch nicht so mitgekriegt, aber mittlerweile ist sie 3,5 und sagt halt dann oder sitzt dann einmal da und vor kurzem hat sie einfach das Weinen angefangen und dann frage ich, ja, was ist denn los mit dir? Und dann sagt sie, ja, meine Mama, und warum kommt meine Mama nicht? Und ich weiß gar nicht mehr, was ich dem Kind sagen soll. Also ich sage halt immer, die ist in der Arbeit. Aber naja, mir zerreißt es halt das Herz, wenn ich das sehe. Und ich komme aber mit ihr auch nicht so, also so, mal verstehen wir uns und dann einmal, dann ist es eine Kleinigkeit oder so und dann. Wie erklärst du dir das denn, dass die ehemalige Partnerin sich für ihr eigenes Kind eigentlich gar nicht interessiert? Wie ich mir das erkläre? Ja, es liegt wahrscheinlich auch in der Vergangenheit von ihr. Sie ist jetzt Mitte 20, hat mit 14 das erste Kind bekommen, dann glaube ich 2 Jahre drauf das zweite. Die leben auch beim Vater, also auch nicht bei ihr. Und dann hat sie noch einen Jungen bekommen, kurz nachdem ich mit ihr zusammengekommen, kurz bevor ich mit ihr zusammengekommen bin. Also der war ein halbes Jahr. Und ich war eigentlich wie sein Vater, sage ich mal. Und dann waren wir 1,5 Jahre zusammen, dann ist unsere Kleine gekommen. Und kümmert sie sich um die anderen Kinder auch nicht? Also um die großen zwei, so viel ich weiß, auch nicht. Da hat sie auch keinen Kontakt. Und naja, der mit 4 Jahren jetzt, der lebt bei ihr. Und naja, aber so wie ich das mitkriege, arbeitet sie eigentlich hauptsächlich. Und naja. Ist sie denn mit dem Mann, mit dem Chef dann noch zusammen? Ja, einmal, also es ist auch, mal kommt sie dann, wenn sie nicht mehr mit ihm zusammen ist, dann kommt sie halt wieder. Und dann dieses Kommen, wenn sie zu dir kommt, kommt die einfach so oder machst du da ein bisschen Druck? Ja, also ich bin eigentlich derjenige, der wo die letzten 1,5 Jahre der ganzen Sache hinterher rennt. Also ich war schon am Jugendamt, die haben zu mir so ungefähr gesagt, ja, was soll man machen, wir können sie auch nicht zwingen. Das war die Antwort vom Jugendamt und naja, dann sind wir über den Anwalt gegangen und um den Umgang irgendwie zu regeln, das hat jetzt auch geklappt einmal 4 Monate. Dann war die Kleine vor kurzem krank, da hätte sie es eigentlich gehabt, dann habe ich gesagt, ja, die hat 39 Fieber und wenn sie mag, kann sie gern zu mir herkommen und ein bisschen bei mir mit der Kleinen und ich gehe in der Zeit einkaufen. Dann brauche ich die Kleine auch nicht mitnehmen, habe ich gesagt. Das hat sie mir auch fest zugesichert und kommen ist sie nicht. Seitdem habe ich nichts mehr von ihr gehört. Wenn sie mit der Kleinen zusammen ist, ist sie dann nett zu der Kleinen? Ja, das schon. Das dann schon? Ja, die Kleine liebt da ihre Mama und also. Ja. Also du bist alleinerziehend, sagst du? Hast du auch noch einen Job? Schafft man das alles oder wie machst du das? Im Moment bin ich auf der Suche, also die Kleine geht bloß halbtags in den Kindergarten, was also eine Sache mit Kindergartenplätze ist, also ich kriege da bloß einen Ganztagsplatz, wenn ich jetzt einen festen Job hätte. Und naja, die Jobsuche, die schaut halt so aus, ich bewerbe mich für die 4 Stunden und dann hören die Leute natürlich, ich bin nicht flexibel, ich bin alleinerziehend, dann kommt gleich die Frage, ja, was ist, wenn das Kind mal krank ist? Was machst du vom Beruf, was suchst du für einen Job? Ich würde gerne in der Gastronomie arbeiten, das habe ich vorher gemacht, also bevor die Kleine auf die Welt gekommen ist und ich glaube, das wäre die einzige Perspektive, so jetzt dann halbtags irgendwo zu bedienen oder so. Matthias, das, was du mir gerade erzählt hast von der Frau und davon, dass deine Kleine danach fragt, wo ist die Mama und wo ist sie nun wieder, da musst du rumlügen. Das Jugendamt hat natürlich insofern auch recht, dass man eine Mutterliebe und ein Mutterinteresse nicht erzwingen kann. Das kann man nicht. Ja. Vielleicht wäre es sogar klüger, wenn du dich auch von ihr völlig abwenden würdest, dass du gar keinen Druck mehr machst. Dann wächst die Kleine eben ohne Mutter auf, aber das ist vielleicht besser als dieses komische Hin und Her. Und so tut man dem kleinen Mädel immer wieder weh, wenn die Mutter nicht kommt. So, wenn die Mutter überhaupt nie da ist, dann kennt sie es gar nicht anders. Ja, es ist halt so, ja, noch 3-4 Monate berührt sie sich dann wieder und dann will sie ja Kontakt zur Kleinen. Und ich will ihr auch nicht, also ich will ihnen auch nicht verbieten oder Ding. Ich bin ja froh, wenn sie Kontakt hat mit ihr und es tut der Kleinen auch gut. Und du hast von dem Jugendamt sonst so keinen profunden Rat bekommen, wie du dich verhalten sollst? Na, eigentlich nicht so. Es war eigentlich mehr noch, naja, also die sind nicht so auf mich eingegangen, sage ich mal. Ich habe dann auch gefragt, ob ich eine Tagesmutter gestellt bekomme, wenigstens für einmal in der Woche. Das war die Zeit, wo ich ganz alleine mit der Kleinen war. Es ist ja so, ich habe im Moment keine Beziehung, was natürlich in meiner Situation auch schwierig ist, jemanden zu finden. Klar. Was wäre eigentlich, wenn du dich bei der Mutter des Kindes nicht mehr melden würdest? Was würde dann geschehen? Ja, also im Moment ist die Lage so, dass das über einen Anwalt läuft und wir jetzt Anfang April vor Gericht sind, weil ich gesagt habe, ich will das Aufenthaltsbestimmungsrecht für die Kleine, weil wir haben das gemeinsame Sorgerecht. Und ich habe gesagt, ich will das Aufenthaltsbestimmungsrecht haben und dann gleich einen Umgang mit Regeln. Ja. Und ich bin halt jetzt in der Hoffnung, dass wenn der Richter sagt, entweder sie nehmen das Kind so, wie wir es jetzt ausmachen, oder sie kriegen es überhaupt nicht mehr, dass das vielleicht dann ins Denken kommt. Und ja, vielleicht, dann nochmal, vielleicht. In der Tat, hast du recht. Dass das dann regelmäßig abläuft. Ich würde gerne, was diese Sorge-Rechtsgeschichte anbelangt, dir noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten. Ja, okay. Da hast du einen Fachmann, der dir da vielleicht auch noch ein paar gute Tipps geben kann. Ansonsten finde ich es toll, dass du dich um deine Tochter kümmerst. Und wenn die Mutter sich eben nicht mehr kümmern sollte, dann war es das. Aber deine Tochter hat dich und das ist ganz toll und ganz viel wert für sie. Jawohl, danke. Lieber Matthias, wir melden uns gleich nochmal. Leg mal bitte auf. Okay, ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Hier ist Thorsten. Thorsten ist 30. Hallo Thorsten. Hallo, ja. Ja, um was geht's? Und zwar, also wenn ich das jetzt so mitverfolge, da weiß ich gar nicht, ob mein Problem wirklich eins noch ist, ne? Na sag mal, hier kann alles zur Sprache kommen. Und zwar, ich habe schon mal angerufen, also beim Fernsehen, und da wurde mir auch super geholfen, jetzt wollte ich es mal bei dir probieren. Mhm. Und zwar, ich habe ziemlich starke Komplexe, also ich denke mal unüberwindbare. Weswegen? Ich bin eben 30 und ich habe es nicht geschafft, dass ich eine Freundin habe, ne? Und Annäherungsversuche scheitern jedes Mal kläglich. Und jetzt wollte ich fragen, an wen wendet man sich bei so einem Problem? Ja, das ist eine schwierige Frage. Am besten wendet man sich an sich selbst und überlegt, was da los ist. Warum sind die Annäherungsversuche gescheitert? Ich denke mal, ich habe sowas wie Kontaktängste, ne? Also ich war in der Kindheit ziemlich dick. Mit also kurz vor der Pubertät und habe dann sehr stark abgenommen. Ja. Das Problem war, es waren halt Narben zu sehen, also Spuren der Vergangenheit. Ne? Ich musste eine sogenannte Fettschürze bei einem plastischen Chirurgen also korrigieren lassen. Mhm. Gut, mittlerweile sieht man außer einer verblassten Narbe nicht mehr viel. Ja, wie viel wiegst du heute noch? Ja, Das Problem ist aber, ich krieg das nicht raus, wenn ich hatte bisher 2-3 Beziehungen in meinem ganzen Leben. Immerhin. Ja, immerhin, ne? Mhm. Aber nicht mehr als 2-3 Monate. Und sagen wir es mal so, wenn es dann sehr intim wurde, da habe ich abgeblockt. Ich habe die Frau nicht an mich ranlassen können. Das heißt, du hast noch nie mit einer Frau geschlafen? Einmal hat es irgendwie, aber ich war froh, als es vorbei war, ne? Also es war für mich eine Tortur. Weil du Komplexe hast wegen der Narben, die man kaum mehr sieht? Ja, generell, ich fühle mich ständig immer noch zu dick. Ich meine, wie viel wiegst du denn heute? Ich habe immer noch, also 85 habe ich jetzt bei 1,80 Meter Größe. Ne? Ja, also, ist okay. Ist normal, ne? Ja. Und dann kam das Problem mit 22, 23, dass ich noch Haarausfall dazu bekam. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir da irgendwie nur irgendwelche Gründe suche, warum ich keine Freundin habe, aber ich krieg das nicht raus. Ich meine, die Wurzeln hast du ja schon beschrieben. Ja. Dass das natürlich. Wie lange warst du sehr schwer? Und also mit 13, 14 hatte ich 110 Kilo, ne? Ja, und wann kam die Operation? Die war vor 4 Jahren, das war 2004. Ach so, das heißt, du hast dich wirklich sehr lange mit rumgeschlagen. Ja, und eben da, deswegen hatte ich damals schon mal ZDF-Drehscheibe angerufen, da hat er mir auch geraten, es kann nicht machen lassen, es wird leider nicht von der Kasse übernommen. Ja. Das heißt, ich habe es mir also selber bezahlen lassen, ne, weil das war mir sehr wichtig. Und ich habe danach gemeint, hinterher wird's besser, ne? Ich glaube, das ist natürlich eine wichtige Voraussetzung, dass der Körper einigermaßen so für dich wieder in Ordnung ist. Aber dennoch bleiben ja seelische Probleme übrig. Eben, und das ist das, ich krieg's nicht raus. Genau, und diese seelischen Probleme, die müssen, glaube ich, in dem Fall, wie du es gerade geschildert hast, wäre das schon gut, wenn das professionell eine Weile behandelt würde. Und wer macht denn, an wen wende ich mich denn? Das können wir dir gleich gerne sagen, denn die Sendung ist eh gleich rum, rufen wir dich gleich nochmal an und dann kriegst du die Infos von uns. Ah, das ist ja cool. Das machen wir, Thorsten. Alles Gute wünsche ich dir. Danke für die Mitteilung, gell? Sehr gerne. Tschüss, Thorsten. Ja. Ciao. Ciao. In der Technik, Uwe Petersen. Morgen heißt unser Thema, es passiert immer am Wochenende. Was passiert bei euch immer am Wochenende oder ist immer am Wochenende passiert? Morgen kurz nach 13:00 im Fernsehen, ich weiß nicht genau wann, aber im Radio pünktlich und bei 1 Festival auch pünktlich.